Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Eine Stunde Netzmusik hier auf Byte FM mit Christian Grasser am Mikrofon und damit herzlich willkommen zu Frequency. Wie man hören kann, nicht wie gewohnt aus dem Studio, sondern von draußen am Strand, um genau zu sein. Eigentlich bin ich nämlich im Urlaub in Italien auf Sardinien, knapp 1500 Kilometer entfernt von zu Hause und natürlich dementsprechend auch von meinem Heimstudio. Das hat nicht ganz in die Reisetasche gepasst, aber Frequency gibt's trotzdem mit Strandatmo dank WLAN. Netzmusik also in der nächsten Stunde und das alles mit Strandatmo gibt's ganz sicherlich nur auf Byte FM und dafür lieben wir doch diesen kleinen, feinen Sender alle, oder? Los geht's mit Musik, die zumindest zu meinem Wetter passt. Hier ist es nämlich sehr warm und sonnig und ich hoffe bei euch auch. Wir hören Mirobel aus San Diego. Fielder von Mirobel aus San Diego war das. Jeff Touyer steckt hinter dieser Musik. Zu finden ist die bei dem Netlabel Bad Panda Records. Und zwar auf der 124. Veröffentlichung. Kiss Kiss Volume Zero heißt die passende EP dazu. Und wenn ihr auf der Seite des Labels seid, dann könnt ihr euch auch gleich den folgenden Song laden. Somebody New von Jaws vs. Paws. Links findet ihr im Byte FM Magazin. Keep very still, for the strangest things are about to happen. Oh, closely by intelligences greater than man. On Earth, from their deep silence, the papyri rustled with 100 voices. They had bloomed on the bank of the Nile. They had crossed through to the night. Then, 5,000 years later, they unfolded the dramatic story for the platform. Thank you. Ihr hört Frequency auf Byte FM mit einer Urlaubsausgabe. Zwar ohne Studio, aber dafür mit Strandatmosphäre, Wellenrauschen im Hintergrund, wie man hoffentlich hören kann, und mit freier Musik aus dem Netz. Eben gehört I'm Doing Fine von Lorenzo's Music aus den USA. Solamente Tre Palabras heißt das Album der Band rund um Sänger und Songwriter Tom Ray, zu finden auf der Musikplattform Bandcamp. Mit empfehlenswerten Singer-Songwriter-Stücken geht's auch weiter, wenn auch in ganz anderer Form. Es wird nämlich ruhiger, sanfter, langsamer, und zwar mit Jody Shaw. Here comes a cop with a gun in his hand, and I'm thinking that this party has gotten out of hand. Look at the snow falling up on the hill. The stars are so cold and the lilies are so very still. Was so unexpected, was just like you said, oh, a bloody little black number with a gun to her head. I took all my chances, I took all time, I took every last drop of summer, still hoping to shine in the fall light. The angle is funny, the lens is not right. As I want to stay, I want in the silent beginning of that blessed. Being so weak. Elliott Smith und Tori Amos, Einflüsse, die Jody Shaw benennt und die man auch sehr stark heraushört aus den Klängen der Wahl-New Yorkerin aus Brooklyn. Geboren ist die Künstlerin in Kanada und zwar als, wie sie selbst bei Facebook schreibt, Poetin, Komponistin und Songschreiberin. So steht es, wie gesagt, auf ihrem Facebook-Profil. Zwei Alben hat sie selbst veröffentlicht, Snow on Saturn im Jahr 2005, davon hörten wir eben das Stück In the Fall Light. Und vor ein paar Wochen erschien ein zweites Album in Waterland. So viel vorerst zu Jody Shaw aus den USA. Und nun geht's auf nach Schweden zu der angeblich langsamsten Band des skandinavischen Landes, Reverend Big O. Die haben sich nach jahrelanger Abwesenheit nun zurückgemeldet mit neu aufpolierten Songs. Erschienen sind die kürzlich beim schwedischen Netlabel 23 Seconds. Wir hören Walk Inside. Und danach schwenken wir rüber nach Ecuador und zu der dortigen Trip-Hop-Szene. Descifrándote podré saber. Trip-Hop aus Ecuador, ein sympathisches Sextett aus Quinto, Mun waren das, mit dem Track En la Oscuridad. Der erschien Ende April als Download-Single bei Bandcamp und fand sogar schon Erwähnung beim NME, zumindest in der Online-Ausgabe. Die Fangemeinde bei Facebook wächst stetig. Knapp 1000 Fans hat die Band aus dem Nordwesten Südamerikas auf der Social-Network-Plattform. The Secret Sea aus Boston sind auf einem ähnlich guten Weg, auch wenn sich musikalisch kaum Gemeinsamkeiten erkennen lassen. Bei The Secret Sea geht es nämlich um Indie-Rock mit der ein oder anderen Elektronote. Ihre selbstbetitelte Debüt-EP veröffentlichte die Band vor knapp einem Jahr. Ich habe es aber erst kürzlich entdeckt. Das Ganze klingt trotzdem noch recht frisch. Wir hören Not Your Type und Leave It Alone, The Secret Sea. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Work the Middle von Andrea Moonschild aus Paris. Der Künstler veröffentlichte kürzlich eine EP beim Netlabel Bad Panda Records. Bedtime Stories heißt das Ganze. Zum Einschlafen klingt das jedoch nicht, ganz im Gegenteil. Aber vielleicht bezieht sich der Name ja auch auf die Entstehungsgeschichte der EP, denn die klingt wiederum wie aus einem Bilderbuch. Vor ein paar Monaten hatte das Label nämlich zu einem Remix-Contest des Künstlers Kodak to Graph aufgerufen. Den gewann Andrea Moonschild mit seinem Remix. Dann stellte sich heraus, dass auch die eigenen Stücke Gefallen finden. Das führte wiederum zu einem nächsten Remix-Contest, nun mit dem Material von Andrea und dem Track Work the Middle, den wir eben gehört haben. Und damit sich der Kreis dann ganz wunderbar schließt, hat Kodak to Graph ebenfalls geremixed. Hier ist das Ergebnis Work the Middle im Kodak to Graph Remix. Cannon aus London, Jungle Rack heißt der Track des DJs und der ist bereits die zweite Single, die bei dem Netlabel Bad Panda Records veröffentlicht wurde. Bite the Hand hieß die erste, die erschien im November 2011 und lief auch hier bei Frequency. Heute, wie sicherlich schon bemerkt, nicht aus dem Studio, sondern weil Urlaub und kein Studio in der Nähe, vom sardischen Strand. Zeit für ein paar Tracks bleibt noch und die elektronische Richtung wird das Ganze auch beibehalten. Wer das holländische Label Escape Rack kennt, der weiß in etwa, wie die Richtung aussieht bzw. wie sie klingt. Adventurous and Experimental Music nennen das die Labelmacher. Min La Vita von Knarse Tant, ein Produzent aus den Niederlanden, der diesen Track dem ebenfalls aus den Niederlanden stammenden Label Escape Rack zur Verfügung gestellt hat. Und zwar für eine absolut empfehlende Compilation mit dem Namen Nieuwe Elektronisch War, kurz NEW bzw. New. Die Compilation ist bereits in der 7. Auflage erschienen. Das Label bringt aber nicht nur Sampler heraus, sondern natürlich auch Longplayer. Aktuell zum Beispiel von Glut, und das ist auch schon der letzte Song dieser Sendung. Zum Abschluss sage ich Christian Grasser schon mal vorab vielen Dank fürs Zuhören und kann euch nur noch auf das Byte FM Magazin oder die Webseite dieser Sendung verweisen. frequency.posturus.com heißt die Adresse. Dort findet ihr sämtliche Download-Links und Podcasts aller bisherigen Sendungen. Jetzt aber genug der Worte. Hier ist Glut mit Where Are You From vom Album Twee. Erschien bei Escape Rack aus Holland. Hoffentlich schöne sommerliche, sonnige Wochen für euch. Tschüss, sage ich vom Sardischen Strand und bis bald.